Erster er führte mich zum äußeren Hof im Norden. Dort waren Räume neben dem Gebäude. Zweiter das Gebäude war 100 Ellen lang. Es war 50 Ellen breit. Dritter es gab 3 Stockwerke mit Gängen. Die Gänge lagen gegenüber vom Innenhof. Vierter vor den Räumen war ein langer Weg. Er war 10 Ellen breit. Fünfter die oberen Räume waren kleiner als unten. Die Gänge nahmen oben viel Platz weg. Sechster die Räume hatten 3 Stockwerke. Es gab dort keine Säulen. Deshalb waren die oberen Räume schmaler. Siebter draußen war eine Mauer vor den Räumen. Die Mauer war 50 Ellen lang. Achter die Räume am äußeren Hof waren 50 Ellen lang. Neunter unter den Räumen war ein Eingang von Osten. Man kam vom äußeren Hof hinein. Zehnter es gab auch Räume auf der Südseite. Sie lagen neben dem Tempelgebäude. Elfter vor diesen Räumen war ein Weg. Sie sahen genau wie die Nordräume aus. Zwölfter es gab eine Tür am Weg. Der Weg führte zum äußeren Hof im Osten. Dreizehnter der Mann sagte, diese Räume sind heilig. Die Priester essen dort die heiligen Opfer für Gott. Der Platz ist heilig. Vierzehnter die Priester ziehen dort ihre heiligen Kleider aus. Sie ziehen andere Kleider an. Dann gehen sie zum Volk. Fünfzehnter der Mann war mit dem Messen fertig. Er führte mich zum Osttor. Er maß das Gebäude von außen. Sechzehnter er maß die Ostseite mit einem Stab. Sie war 500 Stäbe lang. Siebzehnter er maß die Nordseite mit dem Stab. Sie war 500 Stäbe lang. Achtzehnter er maß die Südseite mit dem Stab. Sie war 500 Stäbe lang. Neunzehnter er ging zur Westseite. Er maß dort 500 Stäbe mit dem Stab. Zwanzigster er maß alle 4 Seiten. Eine Mauer trennt den heiligen Ort vom normalen Land.